Deutschlandfunk Hintergrund Kultur. So sing doch Vogel, sing, das Dorleben lebt. Das Dorf der Totengräber seine eigene Grube gräbt. 33 Tage gelebte Utopie. Die Veteranen der Freien Republik Wendland. Ein Feature von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Sing doch Vogel, sing, das Garleben lebt. Das Dorf der Totengräber seine eigene Grube gräbt. Bekanntmachung. Untergrundamt 3131 Gorleben soll leben, Postfach 1004. Beschluss. In dem Grundabtretungsverfahren der Freien Republik Wendland gegen die Deutsche Gesellschaft zur Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen wird Folgendes beschlossen. Erstens. Die Bürger der Freien Republik Wendland sind berechtigt, das Grundstück in der Gemarkung Trebel, Flur 13, Flurstück 89-7, zum Zwecke der Verhinderung einer weiteren Tiefbohrung, die dort niedergebracht werden soll, zu nutzen und dort die zu obigen Zwecke erforderlichen Bauten zu errichten. Zweitens. Die Bürger der Freien Republik Wendland sind verpflichtet, den Platz so zu gestalten, dass er sich harmonisch in die Landschaft einfügt. Drittens. Der Beschluss tritt am 3. Mai 1980 in Kraft. Begründung. Angesichts der Tiefbohrungen besteht die Gefahr, dass der Salzstock Gorleben als Endlager für radioaktive Abfälle genutzt wird, obwohl er dafür nach international geltenden Kriterien nicht geeignet ist. Die deshalb notwendige Verhinderung der Tiefbohrung ist ohne Nutzung des Grundstückes nicht möglich. Die Maßnahmen zur Durchkreuzung der radioaktiven Zukunftspläne dulden keinerlei Aufschub. Bad Mut, dat Mut. Freie Republik Wendland, das Volk. Im Auftrage die Basis. Die Vorbereitungen für 1004 sind sozusagen geheim gelaufen, weil klar war, dass wenn man so eine Platzbesetzung macht, dass man zu befürchten hat, dass man für irgendwelche strafrechtlichen Dinge hinterher zur Rechenschaft gezogen wird und bezahlen muss. Insofern hat keiner sich richtig getraut, auch zu dieser Platzbesetzung aufzurufen. Es gab verschiedene Kreise, die Aktivisten, die Frauen, die Bauern, die Bürgerinitiative, überall wurde darüber geredet und diskutiert, aber so richtig nach vorne getraut haben sich dann erst die Gorleben-Frauen, wo es dann 1980, das war so ein paar Wochen vor der Platzbesetzung, und dort wurde dann öffentlich aufgerufen und das haben dann auch andere Initiativen dann danach auch gemacht. Asta von Oppen war eine von 2000 Demonstrantinnen, die am 3. Mai 1980 aufbrachen in den Wald bei Gorleben, zu jenem Platz, den die Deutsche Gesellschaft zur Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen mit der Nummer 1004 benannt hatte. Die Demonstranten hatten mit vielem gerechnet an diesem sonnigen, aber kühlen Samstagnachmittag. Nur mit einem nicht. Dass die Polizei nicht mal den Versuch machen würde, ihnen den Weg zum Bohrplatz zu versperren. Ich bin oft gefragt worden, warum hat man es nicht von vornherein verändert? Der Platz war ja im Eigentum der DWK, der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen. Wenn wir das hätten verhindern wollen und können, ja, dann hätte also dieses Grundstück, auf dem die Bohrungen stattfinden, das hätte eingezäunt werden müssen. Und zwar mit großen Zäunen dann, dass nicht besetzt werden kann. Und genau das ging eben nicht. Das ging aus rechtlichen Gründen nicht. Weil der Weg dafür nicht benutzbar war. Das waren 1,4 Kilometer bis zu der Bohrstelle. Es gab also da nur einen sogenannten Interessenschaftsweg, der also mehreren Eigentümern gehörte. Und die waren natürlich alle auf der anderen Seite. Josef Spitzer, damals Direktor der zuständigen Schutzpolizei in Lüneburg, kennt dieses Spiel. Er weiß, dass der Widerstand gegen das atomare Endlager in Gorleben tief verwurzelt ist in der Bevölkerung des Landkreises Lüchow-Dannenberg. Er hat schon viele Aktionen der örtlichen Bürgerinitiative erlebt, auch schon Platzbesetzungen. Da waren die Demonstranten auf Bäume geklettert. Seine Beamten hatten sie einzeln wieder heruntergeholt. Nennenswert behindert hat das alles aber die Atomindustrie nicht. Ich glaube, die haben das nicht ernst genommen. Ich glaube, die haben auch nicht ernst genommen unsere Idee, dass das so attraktiv werden würde und dass das ein solcher Sympathieort für diese Gorleben-Bewegung sein würde. Dann wäre sicher anders eingegriffen worden. Die haben wahrscheinlich gedacht, naja, die haben da schon mal einen Spielplatz gebaut, die haben da wieder aufgeforstet. Lass sie doch machen. Wird schon nicht so schlimm sein. Und im Zweifelsfall sitzen wir ja auch am längeren Hebel, was die Staatsgewalt angeht. Und was ich toll finde, ist, dass die sich eben völlig geirrt hatten. Rebecca Harms war mit 23 Jahren schon eine der wichtigsten Sprecherinnen der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Für sie wie für die anderen war klar, diesmal musste es anders werden als bisher. Diesmal wollten sie ein Zeichen setzen, das bundesweit beachtet wird. Mit einer Aktion, die nicht nur ein paar Stunden oder vielleicht ein Wochenende dauerte. Obwohl manche von ihnen eigentlich nicht mal dafür Zeit gehabt hätten. Für mich gab es leider keinen ersten oder zweiten Tag, weil nämlich der erste Tag war Sonnabend. Und das war am 3. Mai und am 4. Mai hatte meine jüngste Tochter Konfirmation. Es war das einzige Mal, glaube ich, dass meine Kinder fast vollzählig sich an einer Demonstration beteiligt haben. Und meine damals gerade konfirmierte Tochter, es war die absolute Katastrophe. Sie war natürlich auch mit auf dieser Demonstration, kam nicht nach Hause. Am Nachmittag rief der Pastor an und sagte, wo ist Carmen? Und meine älteste Tochter war am Telefon und sagte, die ist da, wo sie hingehört. Worauf er sagte, die gehört hierher. Wir sind um 6 verabredet, um die Kirche zu schmücken und die hat hier gefälligst aufzutauchen. Und dann kam sie nach Hause, schwarz. Die musste also abends noch zum Gottesdienst, wurde in die Badewanne gestopft. Und am nächsten Tag ist sie aus der Kirche gekommen, hat nicht mal mit uns gemeinsam gegessen, sondern ist im Konfirmationskleid auf den Platz getobt. Lilo Wolny war damals schon über 50 und Hausfrau. Sie hatte 5 Kinder großgezogen und, wie sie selber sagt, 30 Jahre politisch geschlafen. Sie war überhaupt keine Freundin von Massenaktionen, wie sie im Landkreis immer dann stattfanden, wenn viele Auswärtige kamen, aus den Universitätsstädten Hamburg, Berlin, Göttingen oder Hannover. Ohne die aber wäre an eine länger dauernde Platzbesetzung gar nicht zu denken gewesen. Und die bestimmten schon nach wenigen Tagen das Geschehen. Nachdem sie die erste Nacht noch in Zelten verbracht hatten, fingen sie bald an, erste Hütten zu errichten. Tagebuch, erste Woche. Ich habe noch nie so gerne gearbeitet. Auf 1004 angekommen, wurde erst mal was gegessen und langen Reden gelauscht. Dann schritten immer mehr Leute zur Tat. Und für unsere Eppendorfer Gruppe schien plötzlich festzustehen, wir bauen auch ein Haus. Wie? Wie war noch nicht klar. Erstmal wurde ein Platz ausgeguckt und verschiedene Konstruktionen überlegt. Andere Gruppen haben das bestimmt schon zu Hause gemacht. Die eine war jedoch zu spießig, die andere zu klein. Bloß zu kompliziert war keine. Also, unser Haus sollte rund werden. Schon rannte jemand wie ein an einem Pflock angebundener Esel im Kreis herum, um die Größe festzulegen. Fast wäre es eine Zirkusarena geworden. Dann lag aber mit etwas Autorität die Größe fest, aber noch lange nicht die Konstruktion. Trotzdem ging es erstmal los. Und es wurde auch fertig. Zeitweise haben über 30 Leute in unserem riesigen Strohbett geschlafen, ohne sich auf die Nerven zu gehen und ohne bei Regen nass zu werden. Es haben uns Leute geholfen, die wir noch nie zuvor gesehen hatten, die aber Bock hatten wie wir. Jeder hat alle Arbeiten gemacht. Bäume, kleine Bäumchen geschleppt, gesägt, Pfähle eingerammt, Dach gedeckt, Fenster eingebaut und so weiter und so weiter. Jeder hat sich auch alles zugetraut. Ich habe zumindest Sachen gemacht, die ich mir nie zuvor zugetraut habe. Und ich habe noch nie zuvor so gerne von morgens bis abends gearbeitet und mich hinterher so sauwohl gefühlt. Allerdings waren meine Schultern am Montag doch ziemlich, nun ja, drangsaliert vom Bäumeschleppen. Wie eine Demonstration sah das gerade nicht aus. Auch nicht wie die Vorbereitung auf eine große Schlacht mit der Polizei, auf die die Bild-Zeitung ihre Leser schon mal einstimmte. Die Beamten vor Ort hatten einen anderen Eindruck. Naja, das waren alles Idealisten, die also eigentlich bei ihrem Idealismus nicht erkannten, dass sie Rechtsbruch begehen. Dass sie eigentlich unter ganz schlechten hygienischen Umständen leben mussten. Das war ja heiße Zeit, Mai, Juni. Da war ein Schmutz da, da war ein Dreck da. Gewaschen wurde das aus dem Eimer. Den Rest können Sie sich vorstellen. Ich habe volles Verständnis dafür gehabt. Nur im Rechtsstaat sind eben Grenzen gesetzt. Hier geht es also darum, dass Eigentum verletzt worden ist, dass strafbare Handlungen begangen werden, regelrechter Waldfrevel. Die ganzen Bauten, da wurde das Holz einfach aus dem Wald geholt. 30, 40 Baumstämme, die wurden da verarbeitet. Das ist also eigentlich der Kernansatz, wie ein Polizeiführer denken muss. So denkt er natürlich auch. Weil ihm aber nach wie vor der Weg zum Bohrplatz nicht offen stand, konnten Besetzerinnen wie Rebecca Harms ihr neues Lebensgefühl erstmal weiter genießen. Ich glaube, dass das für alle diejenigen, die dabei gewesen sind, auch irgendwie sowas gewesen ist wie eine Ausnahmesituation. So lebt man ja nicht oft mit so vielen anderen zusammen, die man im Prinzip gar nicht kennt. Sowas, wie man sonst vielleicht bei den Pfadfindern hat. Also jeden Tag das Organisieren des gemeinsamen Essens auf improvisierten Feuerstellen. Die Küche hat ja auch nicht von Anfang an funktioniert, hat ja gedauert. Dann sich mit 20 Leuten in einer Hütte irgendwie zu organisieren. Ziemlich viel Gruppenerfahrung. Nach solchen Erfahrungen suchte vor allem die Generation Anfang 20, zumindest soweit sie sich politisch links einordnete. Und das taten damals noch viele in diesem Alter. Mit der 68er-Generation konnten sie sich nicht mehr identifizieren. Das waren schließlich ihre Lehrer und Professoren. Aber auch nicht mit denen, die danach kamen und in K-Gruppen oder sozialistischen Zirkeln über Strategien im Kampf gegen das System brüteten. Es war Zeit für einen neuen, einen praktischen Ansatz. So empfand es jedenfalls eine junge Jurastudentin aus Berlin. Ich glaube, es ist eine neue Phase der Linken, dass sie vorher diese Art der K-Gruppenzeit hatten und dass ja einige der Jüngeren aus diesem Bereich, die haben was anderes gesucht. Wir haben keine K-Gruppen gesucht, definitiv nicht, weil das nicht die Alternative war. Aber eine soziale Bewegung, die sich hier um Umwelt kümmert und die auf eine ganz neue Art und Weise ohne Parteien etwas in Bewegung bringt. Das haben wir gesucht. Meine Generation war dann auf der Suche nach etwas, wo mein eigenes Potenzial entwickelt werden kann, wo Fragen gewünscht ist und Alternativen entwickeln und denken erwünscht ist. Ich meine, damals kam ja auch der Spruch auf, seid realistisch, fordert das Unmögliche. Dass das Unmögliche möglich werden kann, das wollte Renate Kühn-Ast gemeinsam mit den anderen Bewohnern der Freien Republik Wendland erleben und vorleben. Sie wollten aussteigen aus dem Atomstaat Bundesrepublik. Ihr Staat sollte sich schon im Pass als ganz anders ausweisen. Sanft. Wendenpass. Dieser Pass ist gültig, solange sein Inhaber noch lachen kann. Der oder die Inhaber, Inhaberin des Passes ist Bürger, Bürgerin der Republik Freies Wendland und gibt somit zu verstehen, dass ein Staat, der die Unversehrtheit seiner Menschen an Körper, Geist und Seele nicht gewährleistet, der die natürliche Ausgewogenheit zwischen Menschen, Pflanzen, Tieren und Mineralien nicht erhalten kann, der die Ausbeutung aller zugunsten von letztlich niemandem betreibt, der an dem tödlichen Missverständnis festhält, dass innere und äußere Sicherheit durch Waffen und Uniformen hergestellt werden kann, dass ein solcher Staat nicht länger der seine oder der ihre ist. In diesem Pass steht, dass man selber sich quasi verpflichtet, in Zukunft auch kreativ zu sein, Dinge zu hinterfragen. Hatte ich ganz vergessen, dass das im Pass steht als Arbeitsauftrag. Aber den Auftrag selbst, den habe ich natürlich nicht vergessen. Und dann kommt sozusagen die sehr persönliche und soziale Ebene, die da heißt, wie schön war es, dieses Dorf zu bauen? Wie viel Kreativität war da? Auf welche Dinge haben wir so geachtet? Wir hatten sozusagen ein Gemeinschaftshaus. Wir hatten natürlich einen großen Dorfplatz, den wir Tinkplatz nannten in germanischer Tradition. Wir haben die unterschiedlichsten Häuser gebaut. Also jeder hatte seine unterschiedliche Technik. Wir haben alte Ideen aufgegriffen. Ja, Häuser, die zur Hälfte sozusagen unterirdisch waren, dann oben mit Moos und so abgedeckt. Moderne Hausformen. Wir hatten erste Solaranlagen aufs Dach gebaut, wo selbst bei diesigem Wetter drei Menschen schnell hintereinander duschen konnten, lauwarm. Also das waren unsere Prototypen. Und wir hatten sogar die Abfallversorgung geregelt. Da gab es nämlich eine Art Schweinewiese, wo die Essensabfälle hingebracht wurden. Also es war alles dort da. Dass die Republik Freies Wendland anerkannt werden könnte von der Bundesrepublik, das hat natürlich niemand erwartet. Und dann sah es doch für einen Moment so aus. Nicht nur für Lilo Wolny. Von wegen Polizei, und die konnten ja zu jeder Zeit da rauf. Das war der absolute Witz. Sie gingen da nicht rauf. Sie reagierten einfach auf unsere Grenze. Es gab gar keine Grenze. Es gab einen Schlagbaum zum Eingang und da gibt es irgendwo ein Plakat. Polizist an der Leine. Wir müssen draußen bleiben. Es gibt doch diese Sprüche da an den Gastwirtschaften, die Hunde betreffen. Und darauf haben die reagiert. Und sie wussten nicht, an wen sie einen Räumungsbefehl richten sollten. Dieser Polizeichef hat gesagt, wir konnten doch nicht schreiben an die Basis. Und die Post kam und legte ihre Briefe vorm Tor ab. Sie haben das einfach respektiert. Es war unwahrscheinlich. Gelegentlich erinnerte allerdings die Staatsmacht der Bundesrepublik Deutschland doch noch daran, dass sie beabsichtigte, ihre Gesetze irgendwann auch wieder in der Republik Freies Wendland durchzusetzen. Mitte Mai ging die Initiative hierzu jedoch eher von den unteren Ebenen der Verwaltung aus. Bezirksregierung Lüneburg, Samtgemeinde Lüchow, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Amtlicher Hinweis an alle Personen, die sich auf dem als Bohrplatz vorgesehenen Gelände aufhalten, Flurstück 30 und 31, Flur 3, Gemarkung Mark-Marleben. Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt von Personen sowie die Errichtung von baulichen Anlagen eine Vielzahl dauernder, eklatanter Rechtsverstöße darstellt. Ferner werden unter anderem folgende Gesetze und damit die öffentliche Sicherheit laufend verletzt: Bundesbaugesetz, Niedersächsische Bauordnung, Feld- und Forstordnungsgesetz, Landeswaldgesetz, Bundesseuchengesetz, Pressegesetz, Meldegesetz. Zugleich werden damit diverse Ordnungswidrigkeiten begangen, die mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden können. Die zuständigen Behörden machen mit allem Nachdruck darauf aufmerksam, dass Rechtsbrüche auf Dauer nicht hingenommen werden. Also ich habe das polizeilich regelrecht schulmäßig vorbereitet. Bin mal wieder auf die alte Idee gekommen. Ich habe mir in meiner Einsatzstelle auf dem Dachboden ein Sandkastenmodell bauen lassen. Und habe pro Tag die neueren Bauten immer wieder nacharbeiten lassen, da wir eigentlich an einem Sandkasten regelrecht das Bild der Stelle hatten, der Baustelle 1004. Haben Fotografien gehabt, da über Luftbeobachtung oder auch vom Boden aus. Und danach wurde also jeden Tag der Sandkasten ergänzt und aktualisiert. Wir haben auch Streifen gehabt, aber wir haben natürlich auch dann verdeckte Kräfte gehabt, ganz klar. Von denen erfuhr Polizeidirektor Josef Spitzer, dass die Einwohnerzahl der Freien Republik Wendland stetig stieg. War sie anfangs mal auf wenige hundert gesunken, schwankte sie jetzt zwischen 1.500 und 3.000. Und es wimmelte mittlerweile von Journalisten. Fast alle Medien schickten Reporter. Künstler solidarisierten sich. Wolf Biermann schrieb ein Gorleben-Lied und unterbrach später seine gerade laufende Deutschland-Tournee für einen Abstecher ins Wendland. Auf Schovis und Emanzen! Darf ich so reden? Auf Schovis und Emanzen? Nein? Muss ich doch, lieben Freunde. Denn wir wollen doch Massen mobilisieren. Und wenn ich die Schovis nicht aufrufe, kommt doch kein Arzt. Auf Schovis und der Manzen, kommt mit uns, paar Bäume pflanzen und an einen trinken, tanzen, das wollen wir. Du komm, wir pflanzen gerade eine grüne Barrikade gegen diesen atomaren Wahnsinn hier. Gorleben soll leben, ja, ja, es soll leben, der Rest der Welt soll's auch. Ja, ich weiß nicht mehr, wenn ich den Strauch. Ja, du pflanzt die Birke und ich den Strauch. Tagebuch, zweite Woche. Ich habe mich in ein ruhiges Waldstück zurückgezogen. Es ist mehr eine Wüste als ein Wald. Aber ich höre nur von Ferne die Trommeln und das Kläffen von Hunden und habe endlich einen Moment Ruhe. Das Schönste am Platz sind von hier aus gesehen die bunten Fahnen auf den Hütten. Gegen die Abendsonne und den ewig blauen Himmel und durch ihre Bewegung im Wind sind sie für mich zauberhaft. Außerdem habe ich mich so in K. aus dem Berliner Haus verliebt. Er spielt in der Musikgruppe mit und ist so süß. Gestern haben wir zusammen in der Küche geholfen und heute wollten wir uns da wieder treffen. Oder nachts mal Brandwache machen. Und dann ist da ja auch noch der C. aus Gifhorn da. Zeitweise kamen so viele, dass die Initiatoren schon ein bisschen Angst hatten um die innere Stabilität der Freien Republik Wendland. Und so gab es dann auch in diesem Staat tatsächlich so etwas wie eine Einwanderungsbehörde. Obwohl die natürlich nicht so hieß, wie Asta von Oppen erzählt. Dann gab es eine Gruppe, zu der ich gehörte. Wir haben uns besonders um die interne Kommunikation gekümmert. Wir waren die sogenannte Infogruppe und haben zum Beispiel immer darauf geachtet, wer neu auf den Platz kam. Wenn jemand alleine kam, haben wir gefragt, wo kommst du her? Kennst du Leute? Wenn nicht, haben wir gefragt, aus welchem Bundesland kommst du, und haben sie dann zu den entsprechenden Häusern begleitet, sodass jeder auf dem Platz eine Bezugsgruppe hatte, wie man das damals nannte. Die Bezugsgruppe war die Keimzelle der Republik im freien Wendland. Bezugsgruppe war immer die Gruppe, mit der man das Zelt oder die Hütte teilte. Alle Bezugsgruppen entsandten Vertreter in den Sprecherrat. Der traf sich täglich, um praktische Fragen zu klären, wie zum Beispiel, wo können noch zusätzliche Donnerbalken installiert werden. Vor allem aber beschäftigte ihn ständig eine Frage, die eigentlich schon vor Beginn der Besetzung geklärt war. Was machen wir, wenn die Polizei anrückt? Die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg hatte vorher festgelegt, dass nur solche Gruppen an der Aktion teilnehmen dürften, die sich dem gewaltfreien Widerstand verpflichteten. Doch was genau heißt das und wo verläuft die Grenze zur Gewalt? Ist Barrikadenbau zum Beispiel passiver Widerstand, wie etwa die sogenannten autonomen Gruppen meinten? Je länger die Freie Republik Wendland existierte, je klarer also war, dass die Räumung bald kommen musste, desto mehr wuchsen die Spannungen, erinnert sich Asta von Oppen. Ganz besonders betrifft das Verhältnis von den Autonomen zu den Landwirten. Das sind ja sozusagen die Flügel der Bewegung, die wir hatten. Und dadurch, dass viele von uns sowohl die Autonomen aus der Stadt persönlich kannten aus den Jahren vorher und die Landwirte auch, haben wir da immer wieder vermittelt, uns dazwischen gestellt, Kompromisse gefunden. Und ja, es waren dann eben die praktischen Dinge. Wenn ein Landwirt mit einem Schwein kommt, dann hält auch ein Autonomer die Schnauze. Ja, das ist dann einfach eine reale Begegnung. Das ist was anderes als die Diskussionen, die oft in den Städten stattfinden, in den Sälen. Das hatte eine ganz andere Qualität. Ein Landwirt mit einem Schwein, damit wir was zu essen hatten. Wir hatten ja auch Hühner und es kamen eben jeden Tag die großen Stiegen mit Obst, Gemüse, mit Saft, mit Kuchen, mit Brötchen. Lilos Mann hat immer den Kuchen gebacken morgens und dann gab es nachmittags frischen Kuchen. Ja, wenn man zusammen bei frisch gebackenem Kuchen sitzt, dann redet es sich einfach anders. Tagebuch, dritte Woche. Samstag vor Pfingsten. Tausende sind auf dem Platz. Die Stimmung ist klasse, weil ja über Pfingsten nicht geräumt wird. Gestern Abend war eine tolle Situation im Freundschaftshaus. Die Küchenleute hatten eine Bar aufgebaut, es gab neuen Wein, das Haus war zum ersten Mal erleuchtet. Die verschiedenen Musikgruppen spielen zusammen. Die Freundin von Kara ist aus Berlin gekommen. Zum Glück hat sie nur über Pfingstenzeit. Für die Leute, die nur kurz hier sind, ist es schwierig, sich einzustimmen. Wir Dauerbesetzer haben schon so viele ungeschriebene Gesetze und Rituale. Wir haben gelernt, immer und zu jeder Zeit mit jemand ein Gespräch anzufangen, wenn uns danach ist. Dauernd nimmt einen jemand in den Arm. Wer dann aus der BRD hier reinschneit, ist nicht nur sauber und weiß im Gesicht, sondern auch sonst irgendwie komisch. Es hat ja dann schon, ich glaube, an dem ersten Wochenende und dann mit immer größerem Zustrom hat es ja richtige Ausflugsgruppen aus ganz Norddeutschland gegeben, die dahin gekommen sind, um sich dieses merkwürdige Dorf, diese Republik 1004, Republik Freies Wendland anzugucken. Und das hat dann wiederum auch die Leute auf dem Platz immer wieder noch beflügelt, das noch schöner zu machen. Nach Pfingsten kamen dann noch Besucher, mit denen hatten weder Rebecca Harms noch Asta von Oppen gerechnet. Ein kompletter Bundeskongress der Nachwuchsorganisation der Regierungspartei der Bundesrepublik, der Jusos, reiste mit 11 Bussen ins Wendland. Ein prominenter Sympathisant ist Gerhard Schröder gewesen und der war damals 1980 auf dem Platz, als wir die Bohrstelle 1004 besetzt haben und hat seine Unterstützung zum Ausdruck gebracht durch eine Rede, die er gehalten hat. Und ja, das ist unser prominentester Unterstützer gewesen. Als wir auf 1004 mit Gerhard Schröder diskutiert haben, wurde er auch gefragt, ob er seine Ablehnung den Plänen in Gorleben gegenüber, ob er das auch seinem Bundeskanzler weitersagen würde. Und da sagte er wörtlich: Wenn Sie wüssten, wie wenig Einfluss ich auf unseren Bundeskanzler habe. Das war damals Helmut Schmidt. Elbe-Jetzel-Zeitung, 2. Juni 1980. Schröder, der über Megafon zu den Platzbesetzern sprach, erklärte: Dieser Platz dürfe nicht geräumt werden, denn hier werde in Frieden ein Protest gegen menschenfeindliche Pläne der Atomindustrie zum Ausdruck gebracht. Die widerrechtliche Besetzung des DWK-eigenen Geländes könne man zwar formal juristisch verurteilen, doch sollte man sich zuvor fragen, ob man das einem zugestandene Recht auch immer durchsetzen dürfe. Schröder, Ich fürchte, dass der Platz hier durch die Polizei geräumt wird. Vermutlich waren die Beziehungen Gerhard Schröders auch damals schon so gut, dass er von den Vorbereitungen zur Räumung wissen konnte. Was vermutlich aber auch er nicht ahnte, es sollte der bis dahin größte Einsatz in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Polizeidirektor Josef Spitzer hatte Unterstützung aus allen Bundesländern angefordert und mehr Beamte unterstellt bekommen als je ein Polizeiführer zuvor. Kann ich jetzt, glaube ich, sagen, 16.600. Also ab Dienstag, 3.6. rollten sie. Und dann war also auch sofort der Verkehrsfunk und die Medien waren also sofort wach und meldeten, auch über Rundfunk, starke Polizeieinheiten in Richtung. Und das war also dann eben der Zeitpunkt, wo auch die Alarmkette ausgelöst wurde von der Bürgerinitiative. Und da mussten wir also bereits unsere Vorsperren stehen haben. Aus allen Teilen der Bundesrepublik reisten Atomkraftgegner an, um die Besetzer zu unterstützen. Doch die wenigsten kommen noch an. Die Polizei hat das Wendland schon fest im Griff. Die Beamten, selbst die Ortsfremden, sind sehr genau auf ihren Einsatz vorbereitet worden. Sehen Sie, da war mein Sandkasten wieder gut. Da wurden die Einsatzleiter, die wurden vorher herangeholt, zwei Abende davor. Und dann haben wir am Sandkasten nochmal alles durchgespielt. Wer welchen Auftrag, in welchem Bereich hat, wie das da aussieht. Haben wir so eine fast eine unmittelbare Vorstellung vermitteln können. Nicht nur die baulichen Verhältnisse in der Republik Freies Wendland kennen die Polizeiführer ganz genau. Auch über die Stimmung auf dem Platz sind sie bestens informiert. Es gab das Interesse der Bürgerinitiative Lichow-Dannenberg. Die wollten also von vornherein gewaltfrei. Und die sogenannte Gewaltdiskussion, die ist seit 77 gelaufen, ist also nie einvernehmlich gewesen. Und auch bis zum letzten Tag der Räumung war offen, ob, ich sage jetzt mal, Radikalinskis da bleiben dürfen. Sie haben es dann also vorgezogen, unter dem Druck der Bürgerinitiative vorzeitig zu gehen. Sind einen Tag vor der Räumung abmarschiert. Mir gegenüber wurde sehr oft der Vorwurf erhoben, ich hätte dazu beigetragen, weil ich damals angeblich schon den Plan hatte, grüne Abgeordnete zu werden. Ich hätte dazu beigetragen, dass man sich der Staatsgewalt so hilflos ausgesetzt hätte und sich da sozusagen wie die Lämmer benommen hätte, die keinen eigenen Willen hätten. Und ich habe da aber eine ganz andere Erinnerung. Ich habe schon die Erinnerung, dass die Frage, wie wir uns da verhalten, dass die in langwierigen, mühsamen, zum Teil quälenden, aber zum Teil auch sehr guten Diskussionen mehrheitlich entschieden worden ist und dass wir am Ende das gemacht haben, was die Mehrheit derjenigen, die lange Zeit auch in dieser Republik gelebt hat, also die längste Zeit da war, was diese Mehrheit wollte. Das muss man dann eben, finde ich, auch aushalten, solche Mehrheitsentscheidungen. 3000 Leute werden der Polizei am nächsten Morgen gegenüber sitzen. In einem großen Kreis wollen sie sich auf dem Dorfplatz und um die beiden Türme sammeln. Die Hütten werden alle verlassen sein. Die Menschen auf dem Platz wollen sich unterhaken, damit es für die Polizisten nicht so leicht ist, sie wegzutragen. Über diesen passiven Widerstand hinaus wollen sie sich nicht wehren. Das ist fest verabredet. Und das weiß auch die Polizei. Ich will also hier nicht so sehr mit Namen arbeiten. Aber es gab also sehr viele Wohlgesinnte, die also auch Wert darauf legten, regelrecht zur Zusammenarbeit, also richtige vertrauliche Zusammenarbeit. Bin mehrfach besucht worden von führenden Leuten der Initiative. Tagebuch, vorletzter Tag. Lass 1004 Türme blühen. Es ist bereits nach Mitternacht, als wir unsere Holzleitern zerstören, um unseren Turm zu sichern. Wir, das ist ein zusammengewürfelter Haufen von 12 Typen und 2 Frauen, die aus allen Teilen Deutschlands kamen und sich erst auf dem Platz kennenlernten. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni schlafen nicht nur die Besetzer schlecht, sondern auch viele Tausend, die nur für ein paar Tage Bürger der Freien Republik Wendland waren und zur Räumung nicht kommen konnten oder wollten, wie Renate Künast. An genau dem Tag habe ich sozusagen meine allerletzten Tage bei der BGB-Hausarbeit gehabt da und es ging partout nicht, dann hätte ich diesen Schein schmeißen müssen. Aber in Wahrheit war es dann so, dass ich mit ein, zwei anderen Leuten in Berlin den ganzen Tag am Radio saß, statt dann tatsächlich daran zu arbeiten. In Berlin ist sie dabei auf die sporadischen Meldungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angewiesen. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg hätte sie die Räumung live am Radio mitverfolgen können. Denn auf 101 UKW sendet am 4. Juni 1980 Radio Freies Wendland. Achtung, Achtung! Für alle, die sich jetzt erst bei Radio Wendland eingeschaltet haben, die sind total eingekesselt, umstellt von mehreren Reihen Polizisten. Reiterstaffeln sind da, Panzerspähwagen, Wasserwerfer, Hubschrauber kommen manchmal in ganzen Schwärmen an, um uns zu erschrecken. Und wir wissen nicht, was die Herrschaften jetzt weiter vorhaben, aber irgendwas scheint sich da zu tun. Tagebuch, letzter Tag. Die Planierraupen, die schon am Südweg lauerten, setzen sich nun langsam in Bewegung, walzen die ersten eher provisorischen Hütten nieder. Aus der Vogelperspektive ist es am härtesten. Wir verfolgen jede Aktion bis ins kleinste Detail. Die kleinen Hütten sind nun abgeräumt. Drei Raupen zerstören gleichzeitig das Frauenhaus. Mir steigen langsam die Tränen hoch. Erst jetzt werden mir langsam die ganzen Konsequenzen der Räumung klar. Der Räumung, die ich schon seit Tagen herbeigesehnt hatte, weil die permanente Warterei und Bereitmachung von Tag zu Tag mehr an meine Nerven zerrte. Ich bin nicht wütend. Ich bin nur traurig, unendlich traurig. Es ist ein Stück von mir, dieses Dorf, was da zerstört wird. Wir wollen keine Polizisten. Während wir da saßen, war es ein sehr starkes Gefühl von Zusammengehörigkeit. Einer sich auf den anderen verlassen konnte. Es war ja so, dass die Türme besetzt waren und von den Türmen wurde immer nach unten durchgegeben, was sich denn nun draußen bewegte. Was ich dann ganz schlimm empfunden habe, bevor die eigentliche Räumung begann, waren sie mit ihren Bulldozern schon im Gange und haben die Hütten zusammengefahren. Und da habe ich ganz ehrlich gesagt große Sorge gehabt, ob das denn wirklich durchzuhalten wäre, dass wirklich die Leute absolut gewaltfrei waren, also zumindest sich nicht einmal gewehrt haben. Leute, haltet jetzt zusammen! Denkt dran, was wir verabredet haben! Wir lassen uns nicht auseinandertreiben. Wir werden die Sache so zu Ende bringen, wie wir sie uns vorgenommen haben. Als das Kinderhaus fällt, beginnt die Räumung des Dorfplatzes. Die Menschen sitzen da, singend, Luftballons werfend. Kaum einer mit Helm, kaum einer mit Waffen. Alle wehr- und schutzlos ineinander eingehakt. Viele Polizisten schlagen von Anfang an derb zu. Das kann ich nicht sagen, also das kann ich auch nicht ausschließen. Unsere Beamten sind so ausgebildet, dass die also mit Polizeigriffen lösen können. Nur wenn es dabei dann auch zu Widerstand kommt, dann wird natürlich auch der Schlagstoff eingesetzt. Das ist logisch. Und zwar waren da zwei Reihen von Polizisten, durch die man hindurch musste und von dem Platz runter. Und es hat jeder einzelne von diesen jungen Polizisten mich getreten, geschlagen, von einem zum anderen weitergeschubst. Es war ganz furchtbar. Bullen kommen immer näher. Dann schleppen wieder einzelne Leute weg. Jeder Übergriff der Polizei. Zerren auseinander. Weil wir keine Gewalt anwenden. Versuchen jetzt hier also massiv auf die Mitte zuzustoßen, wo wir auch sitzen. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr lange senden können. Ich musste also dafür sorgen, dass das ganze Einsatzgeschehen an einem Tag abgewickelt wird. Und da braucht man Kräfte. Die verschleißen sich. Ich habe mit Hubschraubern neue Kräfte zugeführt. Auf 1004 waren diese Hubschraubereinsätze so furchtbar, weil das Gelände für diese Hubschrauber eigentlich so ein schlimmes Gelände war. Das hat ja jedes Mal, wenn so ein Hubschrauber sich dem Platz genähert hat, riesige Sandwolken aufgewirbelt. Man konnte eigentlich überhaupt nicht mehr so genau sehen, was da geflogen kam. Man hörte nur, dass das irgendwie riesiges Fluggerät war. Man sah dann undeutlich, wie diese Sonderstaffeln der Polizei da rausgesprungen sind. Die sahen auch nicht gerade freundlich aus. Und ich glaube, dass das schon also so eine Situation war, wo jeder normale Mensch Angst kriegt. Er läuft, leistet Widerstand gegen das Atomprogramm im Land. Dass in diesem Zusammenhang und bei diesen Vorkommnissen wirklich 3000 Leute sich absolut friedlich verhalten haben, sich nicht gewehrt haben, ich finde, das ist wirklich aller Ehren wert, muss ich sagen. Leistet Widerstand gegen diesen Bullenstaat im Land. Nach einer Stunde hat es der Erste endlich geschafft, zu uns hochzukommen und versucht, mit einer Axt ein Loch in die Wand zu schlagen. doch die Eichenbohlen sind stabil. Wir ermuntern ihn von innen und locken mit Wein und Schokolade. Endlich schafft er es, sich durch die Dachluke zu zwängen, wo wir ihn mit lautem Beifall und einer Flasche Wein empfangen. Dann hilft er seinem Kollegen hinein und gemeinsam packen wir dann unsere Habseligkeiten zusammen und lassen sie herunter. Micha holt unsere Fahne ein, stellt sich aufs Dach und lässt sie noch ein letztes Mal im freien Wendland wehen. Wir singen unsere letzten Lieder über Megafon. Dann kommt ein Hubwagen und bringt uns nach unten. Hier singen und feiern wir weiter, bis alle da sind. Dann werden wir von einer anderen Einheit abgeführt. Was ich immer erlebt habe, auch bei dem Einsatz, wenn also dann der, ich sage das jetzt mal so, der polizeiliche Einsatz Erfolg hatte, gab es auf der anderen Seite natürlich im wahrsten Sinne des Wortes Heulen und Zähneknirschen. Dann setzte man sich zusammen und weinte. Auch dafür muss man Verständnis haben. Und dann zogen wir eben ab. Es hat eine Trauerarbeit gegeben nach 1004, die hat das Wetter schon allein hervorgerufen. Es hatte ja 33 Tage nicht geregnet und an dem Tag zog ein Gewitter auf und es fing an zu regnen. Und das ist eigentlich das, was das Bild, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Und die Wochen danach waren schon so etwas wie ein Loch. Wir haben auch alle Abstand gebraucht. Für uns war das eine so einschneidende Lebenserfahrung mit so viel Freude und Musik und Tanz verbunden. Sicherlich auch rückblickend etwas idealisiert. Aber jetzt nach 25 Jahren kann ich die Sachen erst wieder in Ruhe betrachten. Und aus dem Abstand heraus muss ich sagen, war das eine großartige Leistung. Danach ist uns hier in Gorleben etwas Ähnliches nicht wieder gelungen. Ähnlich wie Asta von Oppen hat auch Lilo Wolny Monate gebraucht, um zu bilanzieren, was die Freie Republik Wendland für sie bedeutete. 1004 war für mich unglaublich wichtig. Ich war über 50, es ist ein Witz, aber ich konnte nicht die unmittelbare Nähe von Menschen ertragen. Auf 1004 habe ich gelernt, wirklich Leute nahe zu sein. Zum ersten Mal selber Leute auch mit gutem Gefühl in den Arm genommen. Und das war wie eine Befreiung für mich. Aber auch politisch will Lilo Wolny das Ende der Republik Freies Wendland nicht als Niederlage verstanden wissen. Zur Begründung zitiert sie ein Transparent, das an einem der Türme hing. Dorf und Turm könnt ihr zerstören, aber nicht den Geist, der es schuf. Alle sozialen Bewegungen wie Frauenbewegung oder Friedensbewegung oder was weiß ich, sind im Grunde genommen verschwunden. Während wenn du siehst, dass bei jedem Castor-Transport immer noch 5000 Leute und sehr, sehr viele junge Leute hier sind, dann ist eigentlich die Bewegung die einzige, die überlebt hat. Und unter uns Alten, die noch da sind, ich denke, dass wir in der Lage sind, den Kram auch immer noch aufrechtzuerhalten und zusammenzuhalten, hat was damit zu tun, dass der sogenannte Geist immer noch irgendwie lebendig ist. Den braucht die Bürgerinitiative heute auch mehr denn je. Ging es vor 25 Jahren um Tiefbohrungen, die lediglich der Vorbereitung eines Lagers für Atommüll dienten, so gibt es heute so ein Lager de facto in Gorleben. Nicht im Salzstock, sondern oberirdisch. Dort stehen die Castoren mit den abgebrannten Kernbrennstäben deutscher Kernkraftwerke, die aus der Wiederaufbereitungsanlage im französischen La Hague zurückgeholt werden mussten. Und es war eine rot-grüne Regierung, die diese Castoren in den letzten Jahren ins Wendland geschickt hat. Wobei ich aber ganz großen Wert darauf lege, nach wie vor, dass wir diesen Entsorgungspark verhindert haben, dass die Wiederaufarbeitungsanlage nicht gebaut wurde, dass sie letzten Endes in Wackersdorf nicht gebaut wurde, weil inzwischen dann die Industrie eingesehen hatte, dass das ein absoluter Flop ist, dass es nur Geld kostet, keinen Sinn macht. Und im Grunde genommen haben wir mit unserem Widerstand verhindert oder geschafft, dass die Plutoniumwirtschaft letzten Endes in der Bundesrepublik nicht Fuß fassen konnte. Ich finde, dass bei all dem Frust, den wir erleben, wir trotzdem immer sagen sollen, dass wir im Grunde genommen doch sehr viel geschafft haben. Das, was sie geschafft hat, hätte die Bürgerinitiative auch ohne Platzbesetzung erreicht, meint hingegen Josef Spitzer. Er lebt heute als Pensionär, nicht sehr weit weg von Lüchow-Dannenberg. Er kann gut verstehen, dass niemand Atommüll vor der Haustür haben will. Aber die Pläne für eine Wiederaufbereitungsanlage habe die niedersächsische Landesregierung schon 1979 zurückgezogen, nach einer großen Treckerdemonstration mit Ziel Hannover. Die Republik Freies Wendland ist für Spitzer eine Fußnote der Geschichte. Das war ein Scherz. Sollte man so in den Bereich der Scherzartikel ablagern. Auch die Namensgebung und das ganze Pipapo rundherum da mit der Zollschranke da und Bullen und Hunde bleiben draußen und so, solche Plakate, Münzpräge war da. Das war so. Aber ich kann mit Fug und Recht sagen, ich bin der einzige lebende Polizeioffizier, der mal in der Bundesrepublik eine Republik aufgelöst hat. Hat es noch nicht gegeben. Also ich fand es albern, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Die meisten, die auf der anderen Seite dabei waren, nehmen die Republik Freies Wendland dagegen bis heute ernst. Selbst wenn sie mittlerweile ein hohes Staatsamt bekleiden. Renate Kühnast hat zum Jubiläum jedenfalls ihren Wendenpass wieder hervorgeholt. Ein Pass, den ich in Ehren halte. Ich weiß, wo er steckt. Also habe ich ihn auch sofort wiedergefunden. Er ist nicht in irgendwelchen Kisten verkramt. Es ist ein Teil meiner Prägung, auch ein Teil dessen, wie ich Politik mache. Durchaus kreativ, mal von einer Stelle kommen, wo keiner erwartet hat, dass sie von dort kommen. Und selbst wenn es mal das Erlebnis gibt, dass es auf einer Straße nicht weitergeht, suchen wir uns eben eine andere Straße, aber wir kommen wieder. Es ist eine Mischung zwischen ungeheurer Kreativität, Spaß, das Gefühl, wir sind viele und wer den langen Atem hat, kann was bewegen. Manche der jungen Linken von damals haben den Umweg über die Freie Republik Wendland genommen, um politisch in der BRD anzukommen. Vor 25 Jahren glaubte Rebecca Harms noch, eine Republik könne nur demokratisch funktionieren, wenn sie überschaubar ist und maximal 5000 Einwohner hat. Heute sitzt sie für die Grünen im Europaparlament und berät über Gesetze für mehr als 450 Millionen Menschen. Mir ist es unheimlich oft passiert, dass ich in irgendwelchen Ministerien oder anderen Amtsstuben gesessen habe und dass dann Beamte plötzlich irgendwie einen Pass der Republik Freies Wendland rausgezogen haben und mir irgendwie manchmal ein bisschen heimlich, manchmal auch sehr offen gezeigt haben, dass sie auch dabei waren. Und bis hin zu Leuten bei der Bundeswehr, die ich im Kosovo getroffen habe. Ja. Also ich glaube, die Tatsache, dass da Tausende von Leuten zumindest mal eine Nacht verbracht haben oder am Wochenende einen Besuch gemacht haben, dass das für uns heute immer noch wichtig ist. Und ich glaube, dass auch Gorleben und diese Auseinandersetzung, die besondere Art, auch die Auseinandersetzung zu führen, immer noch wichtig ist dafür, dass eine Mehrheit der Menschen in der Bundesrepublik gegen die Nutzung der Atomenergie ist. Im sogenannten Energiekonsens hat die rot-grüne Regierung mit den Stromkonzernen einen ganz langfristigen Ausstieg aus der Atomenergie bis zum Jahre 2020 vereinbart. Vielleicht kommen bis dahin aber wieder andere Parteien an die Regierung, die Laufzeiten verlängern oder sogar den Weg freimachen könnten für einen Wiedereinstieg in die Atomwirtschaft. In jedem Falle ungeklärt bleibt noch für Jahre das Problem der Entsorgung des Atommülls. Und solange nicht irgendwo anders ein Ort für dessen Endlagerung gefunden wird, werden weiter Kastoren nach Gorleben rollen. Und deshalb weiß Asta von Oppen von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg auch nach 25 Jahren immer noch nicht, ob man die Geschichte der Freien Republik Wendland nun als Erfolg feiern soll oder nicht. Natürlich verklären sich Dinge im Laufe von 25 Jahren. Wie es wirklich war, ist schwer darzustellen. Wir haben uns auch viel gestritten, wir haben viel Angst gehabt. Es ist nur, dass das Gefühl von Freiheit und Aufbruch und das Gefühl, wir arbeiten an einer Utopie oder wir konkretisieren hier eine Utopie, dass das damals das Überwiegende war und dass das rückblickend auch das tragende Gefühl auf 1004 war. Wir haben uns einfach wohlgefühlt. Und ich glaube, das ist das, was uns heute fehlt. Ich glaube, dass wir alle darunter leiden, dass wir keine Utopien mehr haben. 33 Tage gelebte Utopie. Die Veteranen der Freien Republik Wendland. Ein Feature von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Es sprachen Claudia Mischke, Hendrik Stickan, Karl-Heinz Tafel. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Anne Havemann. Redaktion und Regie Sabine Küchler.